wache auf und es ist kalt. Frage mich, wo ich hier bin. Es ist dunkel und ich weiß nicht, wie ich hergekommen bin. An was ich mich erinnere, war ein gleißend helles Licht. Es kam mir immer näher und ausweichen konnte ich nicht. Und jetzt liege ich hier flach, taste vorsichtig herum. Hier ist eher wenig Platz und ich ahne schon warum. Ich liege wohl in einer Kiste und bin eingegraben worden. Da hat sich wohl wer geirrt und dachte, ich wäre schon gestorben. Ihr dachtet, ich wär tot, doch ich noch, sie wär später gern verbrannt. Früher fand ich das noch lustig, jetzt hab ich den Sinn erkannt. Was sie wohl jetzt gerade tut, bestimmt ist sie noch am Weinen. Aber ich bin mir sicher, auch sie findet wieder einen. Und auch die Familie, die mich jetzt wohl vermisst, kommt den Schmerz, wenn sie mich erstmal vergisst. Na, dann wär ja alles klar, geht es wieder allen gut. Und nur ich hab ein Problem, weil mich jemand hier vergrub. Schließlich auch ich, denn so langsam wird die Luft dann doch knapp. Ade, du böse Welt, ich gebe jetzt den Löffel ab. Ich will gerade die Augen schließen und ein letztes Mal die Stille genießen. Da höre ich ein Klopfen, mein Herz springt in die Höhe. Doch es ist nur ein Maulwurf, er winkt und sagt Adieu.